Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Mittwochnachmittag, 16 Uhr auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon Markus. Heute in der Sendung. Folgende Themen haben wir heute für euch in der Sendung. Zum einen schauen wir nach Hessen auf die dortige Neonazi-Szene, vor allen Dingen in Kassel. Der Mörder des CDU-Mitglieds Lübcke, Stefan E., der mutmaßliche Mörder, war kein Unbekannter und er war entgegen erst lautenden Nachrichtenmeldungen recht gut vernetzt in der Nazi-Szene in Kassel. Darüber haben wir heute ein Interview vom Bermuda-Funk aus Mannheim, freies Radio dort, übernommen, auf den wir uns mit Spannung vorbereiten und wo wir Bermuda-Funk für danken. Dann wollen wir nochmal nach Sachsen schauen. Die sächsische Demokratie ist ja inzwischen ein geflügeltes Wort geworden. Dort beobachtet der Verfassungsschutz kleine linke Punkbands. Auch da haben wir einen Beitrag von Radio Korax aus Halle übernommen. Dann gibt es natürlich Neuigkeiten von Mumia Abu-Jamal, beziehungsweise er selber kommentiert die Präsidentschaftskandidatur von Joe Biden für die Demokratische Partei. Ganz interessant, was er hierzu zu sagen hat. Und last but not least der Service-Teil. Wir haben einen Demo-Ticker, da ist einiges los, schon morgen früh, aber auch in den nächsten Tagen. Und natürlich die Radioaktiv-Veranstaltungshinweise. Das Ganze garniert mit etwas Radau-Musik, zusammengestellt von mir. Ich wünsche gute Unterhaltung. Testament, kalifornische Thrash-Metal-Band 1987 mit Alone in the Dark, allein im Dunkeln. Nach dem Mord an den hessischen CDU-Bürgermeister Lübcke durch Stefan E., den mutmaßlichen Mörder, war sehr schnell in den Medien von einem Einzeltäter die Rede, was aber auch aus den Erfahrungen des NSU-Zusammenhangs her von vielen bestritten wurde. Jetzt wird immer deutlicher, dass Stefan E. ein gut vernetzter Aktivist in der rechten Szene in Kassel war. Wir dokumentieren jetzt ein Interview mit Joachim F. Tornau, das er der Sendung Pressing gestern gegeben hat am Dienstag. Die Sendung Pressing sendet im Bermudafunk in Mannheim im freien Radio. Und dieses Interview könnt ihr jetzt hören über die Details der Zusammenhänge der Kasseler Neonazi-Szene und da speziell Stefan E., dem mutmaßlichen Mörder des Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus der CDU. Erst trafen sich vor allem Fußballfans des KSV Hessen, dann kamen die Hooligans und später die Nazis. Ja, so äußerte sich die Wirtin einer Kneipe in der Kasseler Innenstadt. Dort verkehrte auch Stefan E., der mutmaßliche Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Ja, Joachim F. Tornau, Sie beobachten journalistisch schon seit Jahren die Kasseler rechte Szene. Wie bewerten Sie diese Darstellung? Ich weiß natürlich nicht, welche Personen die Wirtin da jetzt konkret im Auge hatte, als sie diese Aufzählung oder diese Entwicklung dargestellt hat. Diese Darstellung oder diese Entwicklung, die sie nun sagen, da nachzeichnet, ist insofern etwas irritierend, als man sehr oft in Kassel nicht wirklich Unterschiede machen kann zwischen Fußballfans, Hooligans und Nazis. Da gibt es vielfältige Überschneidungen und es ist durchaus ein Charakteristikum der rechten Szene in Kassel, dass sehr viele der Protagonisten und das schon seit sehr langer Zeit gleichzeitig eben als Ultrafans des KSV Hessen Kassels unterwegs sind und da auch immer wieder als Hooligans auffallen, also mit Gewalttaten. Das kann man auch an ein paar Beispielen exemplarisch deutlich machen. Zum Beispiel Markus E., ein mittlerweile 46-Jähriger, also ungefähr gleich alt wie der Tatverdächtige im Mordfall Lübcke. Der ist auch seit den 90ern einschlägig aktiv, war in der damaligen Kameradschaft Kassel, also Neonazi-Kameradschaft, war in der FAP aktiv bis zu deren Verbot 1995, FAP, Freiheitliche Deutsche Arbeiterpartei, eine offen neonazistische Kleinstpartei, hat diverse Gewalttaten angehäuft, schon in den frühen 90ern mit einem Überfall auf ein Flüchtlingswohnheim in der Nähe von Kassel und diverses immerfort weiter und ein für die Region prominenter Neonazi-Aktivist und gleichzeitig eben KSV-Fan und Hooligan. Und das ungebrochen von den 90ern bis heute. Und auch das ist jemand, der in der besagten Kneipe verkehrte und der auch zum Umfeld und Bekanntenkreis von Stefan E. gehört hat. Oder ein anderer, etwas jüngerer Aktivist, Michael F., der auch immer mal wieder jetzt in der Berichterstattung aufgetaucht ist, auch KSV-Fan-Hooligan seit, ich hätte fast gesagt Kindesbeinen, das stimmt nicht ganz, aber seit sehr vielen Jahren, auch als Gewalttäter bekannt, gehörte zur Eudoxie Street Fighting Crew. Das muss man erklären. Eudoxie ist eine Rechtsrock-Band aus Dortmund, die zum Blood and Honor-Netzwerk gehört hat, bis zu dessen Verbot im Jahr 2000, also ein Neonazi-Netzwerk, militantes Neonazi-Netzwerk. Und diese Street Fighting Crew war sowas wie, immer schwer, wie man es nennen will, offiziell sowas wie die Security, sah sich aber auch vielleicht eher sowas wie der bewaffnete Arm dieser Band. Da gehörte eben Michael F. dazu, zeigt wieder mal die Verbindung zwischen Kassel und Dortmund, was im Zusammenhang mit dem NSU, dem nationalsozialistischen Untergrund, natürlich immer von großem Interesse ist, weil es ja 2006 kurz hintereinander die NSU-Morde in Kassel und in Dortmund, beziehungsweise zuerst in Dortmund, dann in Kassel gegeben hat. Also das ist auch ein Aktivist, der auch in der besagten Kneipe unterwegs war, der auch zum Umfeld von Stefan E. gehört hat und der auch zum Kreis der KSV Hessen-Kassel-Fans, Hooligans gehört und da immer wieder aufgefallen ist. Ja, war mir jetzt so direkt nicht bekannt, weil es wohl ja in den unteren Klassen auch nicht so für Aufmerksamkeit sorgt, aber ist doch ja interessant, wie die ja, wie die Kasseler Fanszene auch nach rechts, ja, offen ist. Das ist sie auf jeden Fall und das, wie gesagt, schon sehr lange. Also da reden wir dann ja schon über einen Zeitraum bis heute von fast 30 Jahren, dass das bekannt ist, zumindest regional bekannt ist. Ja, ähnliche Karriere in Anführungszeichen hat wohl auch Stefan E. hinter sich gebracht, auch schon bereits seit den 80er Jahren als militanter Nazi aktiv. Ja, ich glaube, Sie kennen so seine Eckdaten auch. Können Sie die vielleicht für die Hörer noch von Pressing noch ein bisschen zusammenfassen? Ja, also aufgefallen, zumindest strafrechtlich aufgefallen, ist er zum ersten Mal 1992 als 19-Jähriger. Da hat er auf dem Wiesbadener Hauptbahnhof, er kommt aus Wiesbaden oder ist in Wiesbaden geboren, hat damals da gelebt, hat er eben auf der Toilette des Wiesbadener Hauptbahnhofs einen türkischen Imam niedergestochen, weil der ihn angeblich sexuell angemacht habe. Man darf das getrost als eine rassistische Tat bewerten. Und er hat ein Jahr später, Dezember 93, einen Rohrbombenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Hohensteinsteckenroth bei Wiesbaden versucht, die nur vereitelt worden ist, weil die Bewohner rechtzeitig gemerkt haben, dass das Auto, das er dafür angezündet hatte, in dem die Bombe lag, halt brannte und sie das Feuer löschen konnten. Für all das ist er zu 6 Jahren Jugendstrafe verurteilt worden, hat dann also folglich bis 1999 ungefähr eingesessen und ist danach dann nach Kassel gegangen und wo er bis heute oder ja, also bis zu seiner Inhaftierung jetzt gelebt hat. Und da war er dann sehr aktiv in der örtlichen rechten Szene im Umfeld der NPD und der Neonazi-Kameradschaft Freier Widerstand Kassel, im Umfeld eben von Menschen wie Markus E. und Michael F., die ich vorhin eingangs kurz skizziert hatte. Er hat regelmäßig an Demonstrationen, rechten Aufmärschen teilgenommen, hat Wahlkampf gemacht für die NPD und so weiter und ist dann ein letztes Mal aufgefallen, 2009 in Dortmund, wieder mal Dortmund, am 1. Mai, als er mit rund 400 weiteren militanten Neonazis eine DGB-Maikundgebung angegriffen hat. Dafür hat er dann nochmal eine Bewährungsstrafe wegen Landfriedensbruchs bekommen. Seitdem ist er tatsächlich etwas vom Radar verschwunden, sowohl bei den Sicherheitsbehörden als auch bei Beobachtern der Szene. Das muss man feststellen. Aber ganz offensichtlich hat er sich nicht wirklich distanziert von dem, was er in seiner, naja, man kann nicht nur sagen Jugend, sondern in den ersten Jahrzehnten seines Lebens gedacht und getan hat, nicht wirklich distanziert, sondern ist dem treu geblieben. Sonst wäre es nicht zu dem gekommen, was dann am 2. Juni dieses Jahres passiert ist, der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den Stefan E. ja zunächst gestanden hat und ja, sein Geständnis zwar dann widerrufen hat, aber die Beweise sich, was man hört, doch als ziemlich dicht darstellen. Sagt Joachim F. Tornau in der Sendung Pressing am vergangenen Dienstag, also gestern. Pressing ist eine Sendung aus dem Bermuda-Funk in Mannheim und wir bedanken uns vielmals dafür, dass Sie uns diesen Beitrag zur Verfügung gestellt haben. Es un volcán, no se puede controlar la sociedad, erupcionará. Recortes, desahucios, hay presión en el pueblo, debe pararlo. Explotación laboral es un lugar, me tengo que callar, no me gusta. Volumen, rúa de paz. We'll be right back. habéis ansiado la libertad de vuestro ser. Hay que entender que da igual el color de la piel, que la lucha es de clase, de pueblo unido con el poder. Políticos corruptos de un pueblo, nuestro pueblo. Curas violando a niños para sentirse hombre. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. Ausgehtipps für diese Woche. Los geht's heute um Mittwoch um 20 Uhr, also einige Stunden nach dieser Sendung, im Cafetisch in Neukölln. Da gibt's Cinema-Klassenkampf Nummer 17. Vorgestellt wird die Kampagne Outsourcing und Befristung verbieten, in der sich verschiedene kämpferische Berliner Belegschaften zusammengeschlossen haben. Kolleginnen der BVG und der FU Berlin und weitere werden über ihre Situation berichten und die Berliner Aktion gegen Arbeitgeberunrecht wird die Ziele der Kampagne erklären. Dazu zeigen wir aktuelle Videos. Das Ganze, so aus dem Text des Cafetisch geht hervor, ab 20 Uhr im Cafetisch in der Wildenbruchstraße 86 in Berlin-Neukölln, Rathaus Neukölln auf der Linie U7 ist die dazugehörige U-Bahn-Station. Am Freitag gibt es im Zelona Agora eine Veranstaltung unter dem Namen Rotzbrat zur Steie. Das ist eine Infoveranstaltung des Anarchistischeni Czani Krzyż, das ist das anarchistische Schwarze Kreuz, über das älteste besetzte Haus in Polen, dem Rotzbrat in Poznan. Und dem droht nämlich die Zwangsräumung. Veranstaltet wird das Ganze im Rahmen des Tresens Soli-Gruppe für Gefangene am Freitag um 20 Uhr. Und diese Veranstaltung im Zelona, das findet ihr in der Grünberger Straße 73 am Boxhagener Platz in Berlin-Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße auf der Linie U5. Samstagnachmittag, dann ab 15 Uhr, gibt es ein großes Jubiläum und zwar der Mehringhof. Der wird 40 Jahre alt und er feiert auch 40 Jahre Selbstverwaltung. Unter dem Motto Wir bleiben alle wird dort ein Hoffest mit fetten Programmen absolviert. Einige Bands, Konzerte von Slam Tilt, Option Weg, Schwarze Risse Band, Shanty Crew Kreuzberg, Judiths Krise, Mila, Ötter Pötter und die Dancing Fools. Es gibt dann zu einer Tombola, Feuershow, Kinderprogramm sowie Ausstellungen und Filme zur Geschichte des Mehringhofs und der dort ansässigen Projekte. Vieles andere mehr, natürlich auch Infostände über die Projekte im Mehringhof selbst und viele andere Initiativen und Vereine aus der ganzen Stadt sind dort vertreten. Von Lause lebt über V über das Medibüro Berlin bis Sea-Watch e.V. Auch die Frimumia-Kampagne und die Anti-Knast-Tage 2019 werden dort vorgestellt. Dazu gibt es lecker Essen und natürlich ist der Eintritt frei. Alle Gewinneüberschüsse werden gespendet. Das Ganze am Samstag also, eine große Sause im Mehringhof. Und den Mehringhof findet ihr in der Gneisenaustraße 2a in Berlin-Kreuzberg, nahe dem U-Bahnhof Mehringdamm auf den Linien U6 und U7. Ja, recht kurze Veranstaltungshinweise für diese Woche. Weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. He trabajado toda mi vida para conseguir el bienestar de mi familia. Y siempre me he negado a ser un muñeco movido por los hilos de los poderosos. al destino. Esta es tu vida, la que elegiste junto a tu familia. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir. Wir haben jetzt Neues zur Beobachtung linker Bands durch den Verfassungsschutz in Sachsen. Feine Sahne Fischfilet. Die erste Assoziation zu dieser Band ist für einige nicht unbedingt deren Musik, sondern die Debatte um die politische Gesinnung der Bandmitglieder. Mehrmals wurden Auftritte der Band abgesagt wegen sogenannter linksextremistischer Einstellungen und Texte. Aber das betrifft nicht nur Feine Sahne Fischfilet, sondern auch einige kleine Bands. Letztes Jahr wurde durch eine kleine Anfrage der Grünen im Sächsischen Landtag eine Liste von linken Bands veröffentlicht, die der Verfassungsschutz in Sachsen beobachtet. Darüber hat Radio Korax bereits mehrfach berichtet. Unter den sächsischen Bands waren unter anderem Dr. Ulrich Undeutsch. Sie sind gerichtlich gegen die Beobachtung vorgegangen und haben erwirkt, dass die Daten aus dem Bericht des letzten Jahres vorerst gelöscht werden müssen. Kali von Dr. Ulrich Undeutsch war vorgestern im Gespräch mit Menschen von Radio Korax aus Halle. Und die haben uns dieses Gespräch zur Verfügung gestellt und das hört ihr jetzt. Wie habt ihr denn eigentlich davon erfahren, dass der Verfassungsschutz euch beobachtet? Also bei uns ist das jetzt schon eine ganze Weile länger her, weil wir wurden ja auch im Verfassungsschutzbericht 2017 bereits genannt. Damals, 2017, haben wir eine Tour gehabt zu unserem 10-jährigen Bestehen. Da war die Polizei bei dem Veranstaltungsort bei unserem ersten Auftritt vorher da und meinte, ja, hier spielt doch heute die Band Dr. Ulrich Undeutsch, wollte uns nicht auch die anderen Bands verraten, die heute hier noch spielen. Und da habt ihr dann quasi Verdacht geschöpft? Da haben wir uns gefragt, was soll das? Und ein Stück weit im Internet recherchiert und sind dann auf so kleine Anfragen von Carsten Hütter gestoßen, der von der AfD ist und der da jedes halbes Jahr eine Anfrage schickt über linksextremistische Aktivitäten in Sachsen. Und da wurden alle unsere Konzerte aufgelistet, da stand immer da, Konzert der linksextremistischen Band Dr. Ulrich Undeutsch bei einer nicht-extremistischen Veranstaltung. Genau, da haben wir dann davon mitbekommen, dass wir da irgendwie beobachtet werden und standen dann auch später 2017 in dem Bericht. Ja, letztes Jahr wurde da natürlich nochmal ein bisschen größer berichtet nach der Anfrage im Sächsischen Landtag. Die Berichterstattung vom MDR zum Thema, da hat man konkret auch eure Band Dr. Ulrich Undeutsch als Beispiel genutzt. Und dazu hat Radio Korax im letzten Herbst einen kritischen Kommentar veröffentlicht, der zeigt auch, wie krude da in der Berichterstattung vom MDR links und rechts in einen Topf geworfen wird. Und Punkmusik wird da quasi gleichgesetzt mit Rechtsrock. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie nehmt ihr zur Beobachtung von eurer Band und anderer linker Bands Stellung? Den Extremismusbegriff, den lehnen wir natürlich ab. Also dass wir quasi das andere Ende des Hufeisens sind und damit mit Nazis gleichgesetzt werden, ist völliger Blödsinn. Und auch zu der Begründung natürlich, da wird ja quasi mit den Textzeilen argumentiert. Die Textzeilen in den Liedern werden eigentlich ja auch quasi gleichgesetzt mit einer politischen Einstellung, wo man natürlich auch nochmal nachfragen kann, ob das Sinn macht so. Bei uns wird immer dazu gesagt vom Verfassungsschutz, sie vertreten die Themen der autonomen Szene wie Antifaschismus und Antirepression und dabei kommt immer die Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats vor. Die Beispiele, die sie dabei aufführen, die reichen dafür auf jeden Fall nicht aus, zu dem, was uns vorgeworfen wird, so wie das Gericht dann letzten Endes auch beschlossen hat. Es kann aber nirgendwo wirklich dargelegt werden, dass wir Bestrebungen hätten, den demokratischen Rechtsstaat irgendwie abzuschaffen. So. Damit, dass wir aber da geführt werden, mit dieser Begründung, ist das natürlich sehr schwerwiegend, weil das ist halt nicht der Fall. Genau. Wie habt ihr denn da argumentiert in dem gerichtlichen Vorgehen? Das würde mich mal interessieren. Also quasi, wenn das jetzt mit Erfolg gekrönt war, dass ihr dagegen vorgegangen seid, also wie lief das ab? Also wir haben uns halt auf die Kunstfreiheit berufen. Also ich sag mal so ganz pauschal, demokratischer Rechtsstaat, der muss halt, auch wenn es eine relativ drastische Kritik an gewissen Verhältnissen teilweise ist, muss das ja abkönnen. Wir haben letzten Endes abgewartet, was der Verfassungsschutz an uns überhaupt kritisch findet. Und der sollte das erstmal begründen, welche Lieder denn überhaupt problematisch sind von uns. Dazu kam dann irgendwann eine Antwort und eine Einsicht quasi, was der Verfassungsschutz über uns schreibt, und hat dann mehrere Lieder aufgezählt und dabei halt Textpassagen angestrichen, wo die Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats deutlich werden sollte. So, und daraufhin haben wir gesagt, das stimmt so nicht. Zum Beispiel bei Ich bin Punk wurde gesagt, ich hasse das System, ich hasse diesen Staat, das sei die Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats. Und wir haben damit zum Beispiel argumentiert, dass das halt ein Ausdruck von Gefühlen ist, so, und dass da auch gar nicht klar steht, welches System, welcher Staat. So, in der Art und Weise haben wir halt argumentiert. Das Ergebnis dessen ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, erstmal, dass die Daten aus dem Bericht von 2018 gelöscht werden müssen, oder geht das noch weiter? Genau, also es handelt sich hierbei jetzt also um einen Eilrechtsschutz. Das bedeutet, das ist noch kein Gerichtsurteil oder so. Das Gericht hat quasi die Kunstfreiheit für uns als Musikschaffende darüber, über den Informationsgehalt des Verfassungsschutzes gesetzt, so, weil wir halt benachteiligt werden, wenn wir dort stehen. So. Und solange es kein Verfahren gibt, kein Gerichtsurteil, ob wir denn nun, also ob wir da weiter beobachtet werden dürfen und aufgeführt werden dürfen, solange es dazu kein Urteil gibt, müssen wir rausgestrichen werden mit sofortiger Wirkung. Was jetzt noch eine Frage von mir wäre, ist so eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz, die hat sich ja im Vorfeld schon für einige Bands als ein recht starkes, bleibendes Etikett ausgewirkt. Zum Beispiel für Feine Sahne Fischfilet, wo es vielleicht tatsächlich in manchen Teilen auch recht positiv war, weil sie dadurch so eine gestärkte PR bekommen haben und das auch so sich zunutze gemacht haben. Aber das kann ja auch trotzdem weitreichende Folgen haben und so eine Stigmatisierung auch bewirken. Wie war das denn für euch? Also welche Auswirkungen hatte diese Beobachtung? Also vorher hast du ja schon ein bisschen geschildert mit dem Konzert. Also erstens mal ist es ja bei uns so, dass wir natürlich nicht so einen hohen Bekanntheitsstatus haben wie Feine Sahne Fischfilet, und das jetzt nicht dazu geführt hat, dass, also seitdem wir da stehen, dass da irgendwie mehr Leute auf unsere Konzerte kommen. Ja, bei uns kam es halt, also so Vorfälle mit Polizei, dass sie halt entweder während wir gespielt haben, waren die in der Ortschaft präsent. Und dann ist es auch dazu gekommen, dass ein Konzert von uns zum Beispiel abgesagt wurde, weil der Verfassungsschutz sich halt beim Bürgermeister gemeldet hat in Leubsdorf und hat gesagt, hier, die Band Dr. Ulrich Undeutsch, das sind Linksextremisten, und wollte die wirklich spielen lassen. Daraufhin hat er halt gesagt, nö, der Bürgermeister, das wird untersagt, das Konzert. Ja. Erzählt Kali von der Band Dr. Ulrich Undeutsch in einem Interview mit Radio Korax aus Halle vom vergangenen Montag, also Montag dieser Woche. Vielen Dank an Radio Korax, dass sie dieses Interview zur Verfügung gestellt haben. Malcolm Garvey, here we study. Malcolm Garvey, here we study. Life was like a movie study. Malcolm Garvey, here we. Malcolm Garvey, here we. Malcolm Garvey, here we. Life was like a movie study. I die, I organize. Everything I do's revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. I study Malcolm Garvey, here we. Malcolm Garvey, here we. Marcel Cody with the Uzi. Listening to Fela Kuti, I'm a goon with the machete. Especially if it's deadly, got the Santos for the Hexy to protect me, so respect me. This is heavy, legendary, revolutionary. My wifey, she resurrect me when they thought they had me buried. Took me out the cemetery, now it's family over every. Cause it's all that's necessary to avoid the commissary. I'ma live for you five, so I stop getting high. If you know, then you recognize it's that black and brown pride. This the power of the mind, RBG, God divine. You can see through the lies if you could read between the lines. I live, I die, I organize. Everything I do, revolutionize. I build what's good for the whole damn hood. Study G's like these, really think you should. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Study Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Malcolm Garvey Huey. Bunchy Bobby Pac and Tukey.

Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. If the corporate media's job is to sell fear, conflict and ignorance, yours is to show courage amidst adversity, cooperation, community, complexity and the sheer genius and brilliance that exists in all of humanity. People have to be able to see and sense a better way forward. Light me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights till the world is enough. You can light me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights till the world is enough. Police terrorism, television showing fiction. Officers shot, them attorneys want convictions. Silence in the movements that stood up for liberation. Scared of self-defense and people's self-determination. Terrified witnesses, forced cooperation. 30 long years behind the walls of these racists. Hero to the youth and everyone for revolution. We need a million Mumias on the streets as a solution. Take over the media, tell the stories of the people. Decolonize the streets till the cops are illegal. The world is my cell and ain't no nobody come and visit me. Went to their schools, but they ain't teaching us the history. Live from death row, and I hope the world is hearing this. Malcolm in my dreams, and Fidel making appearances. Salvador Allende was about popular unity. Freedom for Mumia, Abu Jamal, and my community. You can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah, you can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Hear the screams of the people, millions for Mumia. We marched in 97, no fear, we still here. Years later, more hearings, more appeals. They still trying to have an innocent man killed or locked up in a cage for the rest of his days. To suppress the power of putting a pen to a page. In the age of information, really informing us. Despite incarceration of people's journalists, voice of the voiceless can't never be silenced. Exposing the injustice of systemic state violence. They lying, they steal, they rob, they kill. Yet we the ones targeted and thrown in jail. 30 years plus in chains and cuffs. Now what we gon' do? Get on that bus to Illadelph, heed the call. Free them all and leave a thigh for Mumia or Abu Jamal. Y'all. You can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah, you can lock me down, but I will never be your prisoner. Victims are the ones that just obey and just give it up. Even in this world, we enslave like some prisoners. A freedom fighter fights to the world, listen up. Yeah. Let us become that which we revere and remember. Let us be abolitionists, strengthened by the positive contribution of our ancestors, black and white. Let us struggle to make progress. Let us build the movement by making it blacker, more Latino, and more working class. Let us understand that social movements change history. Radioaktiv Demo-Ticker. Los geht's morgen um 9 mit dem Amtsgerichtstiergarten-Prozesstermin. Das ist zwar keine Demo, aber es ist durchaus eine Form des Protests und der Solidarität. Deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das hier mal auf. Und zwar ist morgen früh um 9 im Amtsgerichtstiergarten ein Prozess mit der Fragestellung: Wer stoppt die Rüpel-Kontrolleure? Aus dem Aufruf. Am 27. April wurden 5 Personen in Kreuzberg festgenommen, nachdem 3 Kontrolleure der BVG lernen mussten, dass ihr Handeln nicht immer ohne Konsequenzen bleibt. Sie hatten im Bus der Linie M29 mehrere Menschen wegen 2,80 Euro bedrängt und misshandelt. Eine Person hatte versucht, aus ihren Fängen zu entkommen. Durch das beherzte Eingreifen einiger Anwesender konnten sich die Personen letzten Endes aus dem Staub machen. Nun stehen 3 Menschen dafür vor Gericht. Lassen wir sie damit nicht alleine. Kommt zu dem Prozess und achtet auf mögliche Raumänderungen. Denn, das ist durchaus möglich. Es gibt 2 Prozesstermine. Morgen am Donnerstag, den 6. und Freitag am 8. August. 2019, jeweils um 9 Uhr in der Turmstraße 91. Angekündigt ist in der Saal 863. Aber wie gesagt, achtet da auf weitere Ankündigungen. Und das Gericht in Moabit ist natürlich erreichbar über die U-Bahn-Station Turmstraße U9. Und dann am kommenden Montag, das ist der 12. August, um 18.30 Uhr gibt es eine Kundgebung vor der US-amerikanischen Botschaft am Brandenburger Tor unter dem Titel Remember Heather Heyer, Fight Fascism Worldwide. Das ist eine Heather Heyer Gedenkkundgebung vor der US-Botschaft am 12. August, das ist der Todestag, an dem Heather Heyer gedacht werden soll und gleichzeitig gegen den weltweiten Rechtsruck, gegen Rassismus und rechte Hetze, gegen die Trump-Regierung und ihre Verbündeten von Alt-Right bis Ku Klux Klan demonstriert wird. Das Ganze, wie gesagt, am Montag, den 12. August um 18.30 Uhr vor der US-Botschaft am Pariser Platz. Und ich lese jetzt einfach mal den Aufruf vor zu dieser Kundgebung, denn der ist ganz interessant. Wer sich nicht empört, schaut einfach nur hin. Heather Heyer. Die 32-jährige Aktivistin Heather Heyer wurde am 12. August 2017 bei antifaschistischen Protesten gegen den Aufmarsch der Alt-Right, des Ku Klux Klan und anderer rechter Gruppierungen in Charlottesville im Bundesstaat Virginia von einem Neonazi ermordet. Der rechte Attentäter James Alex Fields fuhr mit seinem Auto in eine Menschenmenge, tötete Heather Heyer und verletzte weitere 19 Menschen. Im Dezember 2018 wurde Fields des Mordes für schuldig befunden. Das Gedenken an Heather Heyer steht für uns auch beispielhaft für das Gedenken an alle Menschen, die durch rechten Hass und durch rassistische und nationalistische Politik weltweit sterben mussten. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, immer wieder daran zu erinnern, wo der Hass herkommt, der die Täterinnen und Täter antreibt und wo die Politikerinnen und Politiker sitzen, die das Sterben und die Gewalt durch ihre tagtägliche Hetze mit zu verantworten haben. Der Rechtsruck und die zunehmende Faschisierung in Politik und Gesellschaft sind kein rein deutsches oder europäisches Problem, sie sind ein globales Problem. Rassismus, Sexismus, Trans- und Homofeindlichkeit, antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus, offener Hass und Hetze gegen Menschen und Menschengruppen werden sowohl im Internet, in den sozialen Medien wie im realen Leben immer alltäglicher und leider auch immer akzeptierter. Ob es Gewöhnung oder heimliche Zustimmung ist, macht dabei keinen Unterschied. Große Teile der Gesellschaft schweigen dazu. Weltweit sterben jeden Tag Menschen an den direkten oder indirekten Folgen menschenverachtender nationalistischer Politik. Ob an den Grenzen, Zäunen und Mauern direkt vor unserer Haustür oder in den Folterknästen anderer Länder, ob an europäischen Stränden oder weit draußen auf den Meeren. Der weltweite Rechtsruck hat jeden Tag tödliche Folgen. Doch auch in unserer direkten Nachbarschaft, auf den Straßen und in den Städten, sorgt der rechte Hass fast täglich für Tote. MigrantInnen, Frauen, Homosexuelle, Linke oder PolitikerInnen, die den Rechten ein Dorn im Auge sind, die Nachrichten von Anschlägen, Morden, Gewalt und Bedrohung nehmen zu und scheinen noch immer weniger Menschen zu schockieren. In den USA stehen hierbei inzwischen beispielhaft für die rasante Entwicklung von neuen rechten Menschenhass in Internet und Gesellschaft und Politik und für eine Regierung, die Hand in Hand mit RassistInnen, christlichen FundamentalistInnen und radikal rechten bis neofaschistischen Gruppen diesen Hass in nationalistische, rassistische und sexistische Politik umsetzt und so den Mörderinnen und Mördern an den Grenzen, in den Knästen und auf den Straßen die politische Legitimation für ihr blutiges Treiben liefert. Am 12. August 2019 wollen wir Heather Heyer gedenken und gleichzeitig gegen den weltweiten Rechtsruck, gegen Rassismus und rechte Hetze, gegen die Trump-Regierung und ihre Verbündeten von Alt-Right bis Ku Klux Klan demonstrieren. Kommt mit uns auf die Straße in Gedenken an Heather Heyer, stoppt den rechten Terror, fight fascism worldwide. Wie gesagt, diese Kundgebung am 12. August 2019, das ist die nächste Woche Montag um 18.30 Uhr vor der US-Botschaft am Pariser Platz 2 oder auch Brandenburger Tor. Verschiedene antifaschistische Gruppen rufen dazu auf, das Antifa-Kaffeekränzchen, Blackpond-Antifa, Basis-Antifa Nord-Berlin, Niemand ist vergessen, Northeast-Antifa-Nea und The Coalition Berlin. Auch wir vom Frimumia-Bündnis, die ja in dieser Sendung hier aktiv sind, werden uns an dieser Kundgebung beteiligen. Ja, soweit der recht ausführliche Demo-Ticker für die kommenden Tage hier in Berlin. Weitere interessante Termine aus der wunderbaren Welt des Widerstands und der Proteste, der Feiern, der Konzerte, des Nachtlebens, des anderen Nachtlebens, was Berlin so interessant macht, findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. We'll be right back. Während Carl Willits und seine Death Metal Band aus UK Memoriam hier das Ende von Radioaktiv Berlin einläuten, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir einen Podcast haben, wo diese und natürlich auch andere Sendungen von uns nachhörbar sind. Der Podcast befindet sich auf unserem Blog und der Blog heißt radioaktivberlin.blogsport.de. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.blogsport.de. Das letzte Wort, wie immer, seit, ich glaube, inzwischen 12 oder 13 Jahren in dieser Sendung, hat der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Mumia droht derzeit zu erblinden im Knast, weil ihm eine Behandlung gegen den grauen Star verweigert wird. Eine wirkliche Standardoperation, die jederzeit mit wenig Aufwand und Geld gemacht werden könnte. Aber die Damen und Herren in der Gefängnisverwaltung mögen kritische Journalistinnen nicht und vor allen Dingen mögen sie Gefangene nicht. Und deswegen scheint es so, als ob diese Operation nicht anberaumt wird. Freiheit für Mumia wäre natürlich das Allerbeste und Wichtigste, damit er endlich mal draußen adäquat behandelt werden soll und kann. Bis dahin wird wahrscheinlich noch etwas Zeit vergehen. Deswegen hier Mumia Abu-Jamal jetzt mit der Abmoderation. Mein Name ist Markus. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. Şu an Radyoaktif Berlin dinlemektesinizdir.